Ich muss die Kopie noch prüfen. Ich könnte es arrangieren, dass du eingelassen wirst. Ich könnte den Film vor der Premiere sehen. Wen muss ich dafür flachlegen? Sie müssen jetzt sehr stark sein. Platz 5, Platz 3, Platz 1. Denn jetzt. Madame Mallory und der Duft von Curry. Ein Sommer in der Provence. Monsieur Claude und seine Töchter. Jetzt geht's ein wenig oder auch ein wenig mehr durcheinander. Weil Platz 5 von Lasse Hallström, Platz 3 von Rose Bosch und 1 von Philippe de Chauverin, die ihr schon zusammen genannt zu haben, bringt die Ordnung durcheinander ohne Frage, aber es dient allem dem Zweck zu eruieren, was die deutschen Kinogänger for heaven's sake in diesem Jahr mit den Franzosen haben. Beziehungsweise mit ihrem Kino. Monsieur Claude, Provence, Schmonzette, wobei Madame Mallory zwar eine US-Produktion ist, im Kern aber frankophil, irgendetwas muss uns darin doch anziehen. Das Essen, die Sonne, das Licht. In der Provence ist es schön. Jean Reno als grummeliger Opa könnte für eine Werbung für lange Essen an langen Tischen mit langen weißen Decken unter großen, nicht langen Bäumen herhalten. Und so erzählen können sie ja die Franzosen in ihrem Kino. Auf hohem Niveau, aber wie hier zu sehen, auch auf niedrigem. Platz 4. The Most Wanted Man von Anton Corbijn. Der Kampf gegen den Terror, gegen seine Finanziers. Ich glaube, er leitet das Geld durch eine Reederei weiter. Bist du sicher? Noch nicht, aber fast. Wie ich höre, zeigen die Amerikaner auch schon Interesse. Danke für die Warnung. Amerikaner. Herbert Grönemeyer, der auch den Soundtrack zum Film schrieb, hier in einer kleinen Rolle mit Hauptdarsteller Philip Seymour Hoffman, der in A Most Wanted Man in unfassbarer Intensität einen deutschen Geheimdienstmann spielt, der versucht, durch das unentwirrbare Gestrüpp des Terror- wie des Antiterrorkampfes die Grauzonen der Realität zu vermessen, durch sie hindurchzuschreiten, in ihnen nicht unterzugehen. Gut, böse, große Unübersichtlichkeit. Düstere Weltatmosphäre. Nina Hoss in einer eindrucksvollen Nebenrolle in Anton Corbijns Meisterwerk. Bei Christian Petzold spielt Nina Hoss die Hauptrolle. Platz 2, Phoenix. Von Christian Petzold. Wie kann man die Rückkehr einer Auschwitz-Überlebenden im Juni 1945 im Film zeigen, ohne in den TV-affinen Holocaust-Kitsch zu verfallen? Mich gibt es nicht mehr, sagt Nelly, Nina Hoss, bei Christian Petzold. Nelly, die gerade aus Auschwitz nach Berlin zurückgekehrt ist. Mich gibt's gar nicht mehr. Christian Petzold erzählt in seinem Film Phoenix eine Gespenstergeschichte, eine aus dem Totenreich. Ein amerikanischer Journalist bezeichnete kurz nach Kriegsende die überlebenden Deutschen als Schlafwandelnde, als Gespenster. Claude Lanzmann beschrieb die Holocaust-Überlebenden, die er für seine Dokumentation Shoah interviewte, als Tote, die aus dem Reich der Toten zurückgekehrt seien. Mit seinem Gespensterfilm Phoenix hat Christian Petzold eine minimalistische, im Ton des Transrealen gehaltene, eindrucksvolle Form gefunden, um davon zu erzählen, wie auch die Rückkehr aus der Hölle schon mit dem Leben bezahlt wurde. Phoenix muss man anschauen als Traum mit dessen Irrungen und Wirrungen, die nie logisch, aber wirkungsvoll sind. Da kann es sein, dass man sich verzweifelt an den Kopf fasst und fragt, warum erkennt mich dieser Mann nicht, obwohl ich doch seine Ehefrau bin? Warum nur nicht? Wie eine Schlafwandlerin treibt Nina Hoss durch Christian Petzolds in der Logik des Albtraums funktionierendem Film, in dem ein Mann seine Frau, die das KZ überlebt hat, nicht erkennt, mit ihr sogar das große Geld machen will, bis sie in einem wunderschönen roten Kleid Kurt Weils Jazzstandard Speak Low singt, wie vor dem Krieg, und sein Blick auf die KZ-Tätowierung am Unterarm fällt. Da springt die Erzählung heraus aus dem Traum und löst sich auf ins Nichts. Ach ja, und? Platz 1 war ja schon. Wir werden das überprüfen, nicht, Claude? Ja. Der Notar mit den Töchtern. Wir haben Zeit. Ja, ja.